Сегодня я назвал свою проповедь «Путь победы». Und ich habe heute meine Predigt genannt «Der Weg zum Sieg». Это путь благодарения. Das ist der Weg der Dankbarkeit. Я хочу с вами войти в первое место Писания. Ich möchte mit euch in eine erste Bibelstelle reinkommen. В втором послании Коринфянам, 2 глава, 14 стихом. Das ist der 2. Korinther 2, 14. И там написано. Und dort steht geschrieben. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Von ganzem Herzen danke ich Gott dafür, dass er uns immer im Triumphzug von Christus mitführt. Wohin wir auch kommen, verbreitet sich die Erkenntnis Gottes wie ein angenehmer Duft, dem sich niemand entziehen kann. Apostel Павел, Apostel Paulus, исполненный Духа Святого, der vom Heiligen Geist erfüllt war, ведущий Духом Святым, der durch den Heiligen Geist geleitet wurde, он имел опыт в жизни. Er hat Erfahrung in seinem Leben. Он имел много трудностей, много проблем. Er hatte viele Schwierigkeiten und Probleme in seinem Leben. Много ответов от него ожидали. Und man hat viel von ihm erwartet. И он изучал, какой путь самый лучший. Und er versuchte zu erforschen, welcher Weg der beste war. И он понял. Und er verstand через откровение, durch eine Offenbarung, что есть путь, когда мы можем торжествовать во Христе Иисусе. Dass es einen Weg gibt, wo wir in Jesus Christus triumphieren können. При всех проблемах и тяжестях, bei all diesen Schwierigkeiten und Problemen, есть возможность торжествовать во Христе Иисусе. Gibt es Möglichkeit, in Jesus Christus zu triumphieren. Есть возможность, когда от тебя происходит благоухание. Es gibt eine Möglichkeit, dass aus dir dieser Wohlgeruch hervorkommt. И поэтому он говорит к церкви, deswegen sagt er zu der Gemeinde, я благодарю Бога. Ich danke Gott. Я благодарю Бога. Ich danke Gott. Благодарение связано с радостью. Denn die Dankbarkeit ist mit Freude zusammen verbunden. Благодарение связано с тем, что ты говоришь это. Die Dankbarkeit ist damit verbunden, damit du das überhaupt aussprechen kannst. Благодарение связано с нашей нервной системой. Die Dankbarkeit ist mit unserem Nervensystem verbunden. И благодарение связано с мускулами нашей нашего тела. Und die Dankbarkeit ist mit Muskeln unseres Körpers auch verbunden. Вспомните, что говорит Писание. Erinnert euch, was die Schrift sagt. Веселое сердце действует на все мускулы тела. Denn ein fröhliches Herz, nochmal fröhliches Herz, wirkt auf alle Muskeln im Körper aus. Meine Brüder und Schwestern, meine Brüder und Schwestern, когда мы идем путем благодарения, wenn wir den Weg der Dankbarkeit gehen, мы идем путем здоровья, gehen wir den Weg der Gesundheit, когда мы идем путем благодарения, und wenn wir den Weg der Dankbarkeit gehen, все наше внимание концентрируется не на наших способностях, но на способностях, которые Бог дает нам на этом жизненном пути. All unsere Aufmerksamkeit richtet sich nicht auf uns selber, sondern auf Gott und das, was wir für ihn machen können. Умный тот, который в жизни старается благодарить. Klug ist der Mensch, der in seinem Leben versucht, dankbar zu sein. Потому что автоматически ему надо меньше таблеток глотать. Denn automatisch muss er weniger Medikamente zu sich nehmen. Потому что благодарение действует на его здоровье. Denn die Dankbarkeit wirkt sich auf seine Gesundheit aus. Я пастор уже много-много лет. Ich bin als Pastor schon jahrelang tätig. И для меня большая радость, когда члены церкви, und für mich ist es eine große радостные. Freude, wenn Mitglieder der Gemeinde fröhlich sind. Потому что, когда ты имеешь дело с человеком, который радуется, denn wenn du mit jemandem zu tun hast, der fähig ist, sich zu freuen, то ты знаешь, что ты имеешь дело с тем, который, веря в Бога, благодаря Бога, изменяет обстоятельства жизни. Dann glaubst du daran, dass dieser Mensch an Gott glaubt und ist fähig, die Umstände in seinem Leben zu verändern. Потому что он знает, что тот Бог, которому он служит, этот Бог действует в его жизни. Denn er weiß, dem Gott, dem er dient, der wirkt in seinem Leben. Слава Богу! Ehre sei unserem Herrn! Слава Богу! Ehre unserem Herrn! И поэтому я бы хотел сегодня вдохновить вас, стать людьми, которые благодарят каждый день. Deswegen möchte ich euch heute inspirieren und dazu bringen, dass ihr zu solchen Menschen werdet, die jeden Tag Gott danken. Когда мы благодарим, изменяется фокус нашего ведения. Also wenn wir anfangen zu danken, dann verschiebt sich unser Fokus unserer Vision. Мы начинаем по-другому все вещи видеть. Wir fangen an, alle Dinge anders zu sehen. Потому что вдруг становится все по-другому у нас. Und plötzlich wird alles anders bei uns. Благодарение – это та способность, которую нам дал Господь, чтобы нам вести счастливую жизнь на этой земле. Die Dankbarkeit ist das, was uns der Herr gegeben hat als Fähigkeit, damit wir ein gutes und siegreiches Leben führen können. Благодарение – это старый способ, который Бог дал всем тем на этой земле, которые верят в всемогущего Бога. Die Dankbarkeit ist die Möglichkeit und die Fähigkeit, die uralte Fähigkeit, was uns hergegeben hat, damit wir uns freuen können hier. Если мы смотрим в Псалм 117, 24 стих. Also wenn wir uns Psalm 118, 24 sehen. Там написано. Dort steht geschrieben. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в онный. Diesen Freudentag hat er gemacht. Lass uns fröhlich sein und jubeln. Halleluja! Halleluja. Мы в нашем новозаветном мышлении in unserem neutestamentarischen Denkweise часто связываем это с со седьмым днем, с воскресеньем. Verbinden wir das sehr oft mit dem siebten Tag in der Woche. Но и понедельник тот день, в который мы можем провозглашать: сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся. Auch der Montag ist der Tag, wo wir an diesem Tag auch verkünden können, dass diesen Tag der Herr geschaffen hat und wir werden uns freuen und jubeln. Не обстоятельства жизни господствуют над нами, но радость господствует над обстоятельствами. Nicht die Umstände beherrschen, das war zu lang jetzt. Nicht die Umstände beherrschen uns, sondern wir beherrschen die Umstände. Amen. Amen. Die Freude beherrscht die Umstände. Die Freude beherrscht die Umstände. Halleluja. Halleluja. И поэтому будем радоваться и веселиться. Deswegen lass uns freuen und jubeln. И ему воздавать славу. Und ihm jeden Tag Ehre geben. Ему за здоровье. Für die Gesundheit. За обстоятельства, в которых мы побеждаем. Für die Umstände, in denen wir siegen. За нашу семью. Für unsere Familien. За нашу церковь. Für unsere Gemeinde. За наш город, в котором мы für живем. Für unsere Stadt, in dem wir leben. Слава Богу за Preis все. Preis den Herrn für alles. И это все происходит, мои братья и сестры, потому что мы веруем в Слово Божье. Und all das geschieht, meine Brüder und Schwestern, weil wir an Gottes Wort glauben. Если мы смотримся в послание Колоссянам 3 главой 16 стихом, мы читаем. Und wenn wir in Kolosser 3 ansehen, Vers 16. Там написано. Dort steht geschrieben auch. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Dass das Wort Gottes in euch reichlich wohnt. Со всякой премудростью. Mit jeder Weisheit. Научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями, во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, die euch Gottes Geist schenkt. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. Смотрите, что говорит апостол Павел. Schaut her, was Apostel Paulus hier spricht. Он провозглашает. Er verkündet. Слово Христово доселяется в вас обильно. Dass die Botschaft von Christus mit ihrem ganzen Reichtum bei euch entfalten soll. Он не говорит, молитесь об этом. Er sagt, betet nicht dafür. Просите об этом. Bittet dafür. Nee, он провозглашает слово с веры. Nein, er verkündet das Wort des Glaubens. Да вселяется в вас обильно Слово Христово. Dass das Wort Gottes reichlich in eurem Herzen wohne. Почему? Wieso? Потому что потом, когда оно в нас живет, denn wenn es dann bei uns lebt, in unserem Herzen, тогда оно из нас истекает. Dann fließt es auch aus uns raus. И тогда мы можем друг друга вразумлять. Dann können wir einander auch ermahnen und unterweisen. Тогда мы можем петь псалмы. Dann können wir auch die Psalmen singen. Тогда мы можем славословить. Dann können wir auch den Gott lobpreisen. И петь духовные песни. Und geistliche Lieder auch singen. Halleluja! Halleluja! Маленький секрет расскажу. Ich verrate euch ein kleines Geheimnis. Я люблю, когда моя жена дома поет. Ich liebe, wenn meine Frau zu Hause singt. Знаете, совсем другая атмосфера. Wisst ihr, es herrscht dann eine ganz andere Atmosphäre. Кто из вас знает эту атмосферу? Also wer kennt von euch diese Atmosphäre? Когда муж поет, дети поют. Also wenn der Mann singt, wenn die Kinder singen. Знаете, это совсем другое. Wisst ihr, es ist ganz was anderes. Вдруг вся атмосфера становится прекрасной. Plötzlich wird die ganze Atmosphäre wunderschön. И поэтому я хочу тебя вдохновить сегодня. Deswegen möchte ich dich heute dazu inspirieren. Стань сосудом славословия. Werde ein Lobpreisgefäß. Стань сосудом, кто прославляет Господа не только в уме, но и словами, которые Он говорит. Also werde ein Gefäß, der nicht nur Gott in seinen Gedanken preist, sondern mit seinen Worten. Учись славословить. Lerne Gott zu preisen. Учись славословить. Lerne Gott zu preisen. Ты будешь не только сам счастлив. Du wirst nicht nur selber glücklich werden. Ты будешь других счастливыми делать. Sondern du wirst auch andere Menschen glücklich machen. Ты вдруг увидишь, что ты можешь то давать, что в сущности тебе Господь дал. Dann wirst du sehen, dass du den Menschen das geben kannst, was der Herr deinem Wesen gegeben hat. Halleluja! Halleluja! Так мы можем служить друг другу. So können wir einander auch dienen. Так мы можем помогать друг другу. So können wir auch einander helfen. И не нужно от Господа откровение, что я должен другому сказать. Und dann brauchst du keine Offenbarung vom Herrn. Was soll ich dem anderen Menschen sagen? Господь через тебя действует и делает Духом Святым свою работу. Der Herr wirkt durch dich, durch seinen Heiligen Geist und tut seine Arbeit. Ты можешь быть сосудом, через которого Господь и в понедельник, и во вторник, и до воскресения действует. Du kannst zu einem Gefäß werden, durch den Gott am Montag, Dienstag, Mittwoch und die restliche Woche wirkt. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Meine Brüder und Schwestern, мы имеем влияние друг на друга. Meine Brüder und Schwestern, wir haben Einfluss aufeinander. Потому что в нас Дух Святой живет. Denn in uns lebt der Heilige Geist. И этот Дух Святой не только сам учит, но и через нас друг друга учит. Und dieser Heilige Geist lehrt nicht nur uns, sondern er lehrt auch durch uns andere. Это хорошо знают родители, которые имеют влияние на детей, это хорошо знают муж и жена, они имеют тоже влияние, это хорошо знают члены церкви, все мы имеем влияние друг на друга. Das wissen ganz gut die Eltern, die Einfluss haben auf ihre Kinder, das wissen ganz gut Ehemänner und Ehefrauen, die aufeinander Einfluss haben, das wissen auch die Mitglieder, die untereinander Einfluss haben. Halleluja! Halleluja! Хочешь ты влияние иметь на других? Willst du Einfluss auf andere haben? Еще раз повторяю. Хочешь ты иметь влияние на других? Möchtest du andere beeinflussen? Чудо умножения происходит. Es kommt ein Wunder der Vermehrung. Потише мне сделайте. Имея влияние друг на друга, мы должны этим ценить. Indem wir einander beeinflussen können, sollen wir das auch schätzen. Мои братья и сестры, Павел хорошо понимал, как важно это влияние не утерять. Meine Brüder und Schwestern, Paulus hat ganz gut verstanden, dass man, wie wichtig das ist, diesen Einfluss nicht zu verlieren. И он старался говорить. Und er versuchte und hat sich viel Mühe gegeben, um das den Menschen beizubringen. В Колоссянам 1 главой 28 стихом мы читаем. Also 1. Kolosser 1, 28 und 29 lesen wir, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе. Для чего я и тружусь, и подвизаю силою его действующее во мне могущественно. Diesen Christus verkünden wir. Mit aller Weisheit, die Gott mir gegeben hat, ermahne ich die Menschen und unterweise sie im Glauben, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür kämpfe ich und dafür mühe ich mich ab. Christus, der mit seiner Macht in mir wirkt, schenkt mir die Kraft dazu. Павел говорит, это цель в моем, в моей душе. Paulus sagt, es ist das Ziel in meiner Seele. И я тружусь и подвизаюсь. Und ich arbeite und ich mühe mich dafür ab. Я стараюсь. Ich bemühe mich. Мои братья и сестры, и в то же время, как он смотрит на то, что он последнее делает, как он только может делать. Und meine Brüder und Schwestern, indem er schaut, wie er das Letzte von sich hergibt für diese Arbeit, смотрит он на действующего Духа Святого. Schaut er auf den Heiligen Geist, der wirkt. И он говорит, действующего во мне могущественно. Indem er sagt, der in mir mächtig wirkt. Он не смотрит, что надо подвязаться, надо трудиться. Он смотрит, что в этом труде сила Божья действует через него. Also er sieht, dass er nicht nur arbeitet und dafür kämpft, sondern dass er auch die Kraft und die Macht dafür empfängt vom Herrn. Это то преимущество, которое я и ты имеем. Das ist dieser Vorteil, was du und ich haben. Для этой цели, чтобы иметь влияние друг на друга и чтобы друг другу помогать в этой жизни. Für dieses Ziel, aufeinander beeinflussen zu können und damit wir einander auch helfen können. Апостол Павел говорит, при помощи проповеди я это делаю. Apostel Paulus sagt hier, mit Hilfe der Predigt tue ich das. Я вразумляю. Ich ermahne, ich bringe bei, ich spreche каждому человеку, jedem Menschen. Я стараюсь научить всякой премудрости. Also ich versuche, jede Weisheit den Menschen beizubringen. Вы знаете, что человек только то может дать, что он имеет. Wisst ihr, der Mensch kann nur das geben, was er selbst hat. А кто ничто не имеет, тот ничто только может дать. Und der Mensch, derjenige, der nichts hat, der kann auch nichts geben. И Павел знал, как важно иметь это. Und der Paulus hat ganz genau gewusst, dass es, wie wichtig das ist, zu haben. Поэтому у него была цель дать то, что у него есть дальше, дальше, дальше. Deswegen war sein Ziel, das zu geben, was er hatte, weiter und weiter und weiter zu geben. Это та цель, которая и в нас должна жить. Das ist auch das Ziel, das auch in uns leben sollte. Иметь. Zu haben. Принимать. Zu empfangen. И давать дальше. Und weiterzugeben. Принимать. Zu empfangen. Иметь. Zu haben, zu besitzen. И дальше давать. Und weiterzugeben. Мои братья и сестры, это то, что делает жизнь сладкой. Meine Brüder und Schwestern, das ist das, was das Leben süß macht. Что воля нашего Господа. Das, was der Wille Gottes ist. Павел об этом тоже говорит. Der Paulus sagt auch hier davon. Он говорит, я стараюсь предоставить каждого человека совершенным во Христе. Also er sagt, ich bemühe mich, jeden Menschen mündig und reif zu machen in Jesus Christus. У тебя тоже эта цель? Hast du auch dieses Ziel? Принял ты уже то, что Господь через тебя хочет делать? Hast du das schon empfangen, das, was der Herr durch dich machen kann oder möchte? Или ты еще думаешь, что я не могу? Oder denkst du noch, ich kann das noch nicht? Мой брат, моя сестра. Mein Bruder und meine Schwester. Сегодня Дух Святой здесь. Heute ist der Heilige Geist hier. Чтобы дать тебе. Um dir zu geben. Он дает без видимых знаков, но дает. Er gibt das ohne die sichtbaren Zeichen, aber er gibt. Кто ожидает чудес, тот получает чудеса. Der auf Wunder wartet, der bekommt auch die Wunder. Кто хочет от него получить и жаждет это. Der von ihm was bekommen möchte und wartet darauf und ist voller Leidenschaft. Тот и получает. Der bekommt das auch. Хочешь ты сегодня это чудо Божие? Willst du heute dieses Gottes Wunder? Хочешь ты, чтобы твоя жизнь стала жизнью, к где ты благословение для других даешь. Weißt du, dass dein Leben zu dem Leben wird, wo dein Leben anderen Segen gibt? Сегодня твой день. Heute ist dein Tag. Сегодня твой день. Heute ist dein Tag. Дух Святой для того здесь, чтобы давать ответы. Der Heilige Geist ist dafür hier da, um Antworten zu geben. Halleluja. Halleluja. Хочешь ты сегодня выйти отсюда и как взлететь, как орел, потому что ты получил? Willst du hier heute rausgehen und wie ein Adler auf den Flügeln fliegen, weil du es bekommen hast? Скажу тебе по секрету. Ich sag, ich verrate dir auch ein Geheimnis. Если ты так можешь верить, ты выйдешь и ты будешь человеком, который совсем по-другому служит другим. Also wenn du so glauben kannst, dann bist du ein Mensch, der auch anderen anders auch dienen kann. Наш Бог есть Бог, дающий ответы. Denn unser Gott ist derjenige, der unsere Antworten gibt. Наш Бог есть Бог, который прославляется через своих детей. Unser Gott ist derjenige, ist der Gott, der durch seine Kinder gepriesen wird. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Слава Богу! Preist den Herrn! Glory! Oh, meine Augen werden schlecht. Okay. Ja, okay. Entschuldigung. Слава Богу! Ehre sei unserem Herrn! Я верю в чудеса. Ich glaube an die Wunder. Я много пережил уже. Ich habe sehr viel schon erlebt. Пережил, когда чудеса случались в один момент. Und ich habe die so erlebt, dass die augenblicklich geschahen. Я пережил чудеса, которые, может быть, днями созревали, а потом приходили. Ich habe auch Wunder erlebt, die über Tage gereift sind und dann kamen sie. Но главное, чтобы эта цель была в сердце. Aber das Wichtigste, dass dieses Ziel im Herzen ist. Все, что я получаю, alles, was ich bekomme, я хочу получать, чтобы служить ближнему. Möchte ich bekommen, um meinem Nächsten zu dienen. Получаю для того, чтобы послужить ближнему. Empfange es dafür, um deinem Nächsten zu dienen. Чтобы изменить жизнь ближнего. Um das Leben deines Nächsten zu verändern. И это все, мои братья и сестры, und das ist alles, meine Brüder und Schwestern, происходит, когда мы живем в радости. Das geschieht, wenn wir in Freude leben. Когда мы прославляем Его и возвеличиваем Его. Wenn wir unseren Herrn preisen und ihn erheben. Возьми эту цель тоже в жизни. Nimm du auch das zu deinem Ziel. Цель, где ты хочешь, чтобы твой Ehepartner. Das ein Ziel, dass du willst, dass dein Ehepartner verändert wird. Изменился. Да. Не, Ehepartner. Ehepartner, Муж. Ну да, муж или жена, хорошо. Видите, мне не хватает слов тоже. Возьми эту цель. Also nimm dir das zum Ziel. Чтобы изменить. Um zu verändern. Возьми эту цель, чтобы твоих детей изменить. Nimm das zum Ziel, um deine Kinder zu verändern. Радуйся в Господе. Freu dich im Herrn. Благодари Господа. Und danke dem Herrn. И ты увидишь, как это будет заражать детей. Und du wirst, wie das deine Kinder anstecken wird. Ты увидишь, как это будет заражать твоего мужа. Мужа, жену. Du wirst es sehen, wie das dein Mann und deine Frau anstecken wird. Halleluja. Halleluja. Кто из вас верит в чудеса? Wer von euch glaubt an die Wunder? Halleluja. Halleluja. Halleluja. Это меня радует. Und das freut mich sehr. Это говорит о том, мои братья и сестры, что это слово дошло в сердца. Das spricht davon, meine Brüder und Schwestern, dass dieses Wort ans Herz angelangt ist. Чтобы те дни, которые нам Господь еще дает на этой земле, мы продуктивно служили Ему в Духе Святом. Dass die Tage, die der Herr uns noch gegeben hat, dass wir das produktiv einsetzen und dass wir dem Herrn viele Früchte bringen im Heiligen Geist. Кто из вас верит, что Господь через него хочет действовать? Also wer glaubt von euch, dass der Heilige Geist durch ihn wirken möchte? Ich auch. Ich auch. И поэтому. Und deswegen, если мы теперь будем молиться, wenn wir jetzt beten werden, ожидай, что Господь проговорит к твоему сердцу. Dann erwarte, dass der Herr in dein Herz reinspricht. Ожидай, что Господь даст тебе ответ. Erwarte, dass der Herr dir eine Antwort gibt. Потому что ответы нужны нам на этом жизненном пути. Denn wir brauchen auf unserem Lebensweg diese Antworten. Нам нужно, мои братья и сестры, каждодневно знать, что воля Божья. Wir müssen täglich wissen, was der Wille Gottes ist auf unser Leben. И к нашему счастью, нам не нужно, чтобы нам кто-то пророчествовал, чтобы нам кто-то говорил, потому что водительство Духа Святого в каждом из нас. Und zum Glück braucht uns nicht unbedingt jemand zu prophezeien oder irgendwas zu sagen, denn der Heilige Geist ist in uns und er leitet uns und wirkt in uns. Und er will, dass jeder, absolut jeder ein Wort von ihm hört. Я вспоминаю, ich erinnere mich, в начале моего хождения на пути Христа, also am Anfang meines Weges mit Jesus Christus, я каждый раз, когда ожидал ответа, jedes Mal, wenn ich auf eine Antwort gewartet открывал hab, мою Библию, habe ich meine Bibel geöffnet, и говорю, Господи, дай ответ. Und sagte, Herr, bitte gib mir eine Antwort. Она давала ответ. Und sie gab mir auch Antworten. Я получал. Ich habe bekommen. Но со временем, мои братья и сестры, Дух Святой начинает чаще и чаще говорить. Und mit der Zeit, meine Brüder und Schwestern, fängt der Heilige Geist öfters zu dir zu reden. И чем больше ты благодаришь и радуешься, und je mehr du dankst und je mehr du dich freust, то больше открывается возможность для Духа Святого говорить к твоему сердцу. Desto mehr eröffnet sich die Möglichkeit, dass der Heilige Geist zu dir sprechen kann. Он живой Бог. Er ist ein lebendiger Gott. Он живой Господь. Er ist ein lebendiger Herr. Он живет в тебе. Er lebt in dir. И он радуется, когда он может к тебе говорить. Und er freut sich, wenn er zu dir sprechen kann. Каждый раз, когда он говорит ко мне, jedes Mal, wenn er zu mir spricht, он воспроизводит во мне много больше радости. Er erzeugt in mir noch mehr Freude. Знаете, мне сейчас 67. Wisst ihr, ich bin jetzt 67. И оно действует, когда человеку 67. Und es wirkt, wenn der Mensch 67 schon ist. Но имея Духа Святого, aber wenn man den Heiligen Geist hat, обновляешься каждый день. Erneuerst du dich jeden Tag. Вечером уже становится тяжелее. Also abends wird es ein bisschen schwerer. Но утром. Aber in der Früh. Можешь скачить опять. Kannst du wieder aufspringen? Правда, после нескольких минут сперва надо проснуться. Also man braucht schon ein paar Minuten, bis man wach wird. Но потом опять. Aber dann wieder. Вперед. Nach vorne. Как орел. Wie ein Adler. Который взлетает. Der auffliegt. У нас добрый Господь. Unser Herr ist gut. У нас добрый Господь. Wir haben einen guten Gott. Который все время помогает. Der immer, die ganze Zeit uns hilft. Радуйся в Господе. Freu dich im Herrn. Радуйся в Иисусе. Freu dich im Jesus. Радуйся в Духе Святом. Freu dich im Heiligen Geist. Я бы хотел сегодня, чтобы мы раскрыли свои сердца. Ich bitte dafür, dass wir heute unsere Herzen öffnen. И пригласили. Und dass wir ihn einladen. С нашим желанием и молитвой. Mit unserem Wunsch und mit unserem Gebet. Дух Святой действуй. Der Heilige Geist wirkt. Дух Святой приди. Der Heilige Geist komm. Исполни мое сердце. Erfülle mein Herz. Чтобы я жил в радости. Damit ich in Freude leben kann.